Let's talk about demonic control and the believer. Und lass uns jetzt über dämonischen Einfluss auf Gläubige sprechen. The problem again is the use of possession, but again the word is never used in the Greek text. Und wieder entsteht das Problem dadurch, dass wir von besessen, also besetzt, bewohnt sein sprechen, aber es steht im Griechischen nicht. Possession implies ownership. Und sozusagen besessen bedeutet, kommt von der Wurzel her von Eigentum, im Eigentum haben. And a believer therefore can never be possessed or owned by a demon. Und Gläubige können nicht von einem Dämonen, können nicht der Eigentum eines Dämonen sein. We know this from 1 Corinthians chapter 6. Wir sehen das in 1. Korinther 6. Verse 20. Vers 20. We who believe have been purchased with the blood of the Messiah. Denn die, die wir glauben, sind gereinigt durch das Blut des Messias. And therefore we are owned by the Messiah. Und gehören jetzt Eigentum, sind Eigentum des Messias. We who believe can never be owned by Satan. Und wir Gläubige können vom Teufel nie besessen werden. But the issue is, can a believer be controlled by a demon from within? Ein Gläubiger kann aber von einem Dämon kontrolliert werden. And on this issue, the answer would be yes. In this question, the answer is yes. Oh, ja, also kann das passieren? Ja, es kann passieren. For example, Acts 5, verses 1 through 4. Wir sehen das in Apostelgeschichte 5, 1 bis 4. And it talks about Ananias and Sapphira, who are part of the Church of Jerusalem. Und wir sehen, dass Ananias und Sapphira sind Teil der Gemeinde in Ephesus. But they lied about how much of their income they gave to the congregation. Und sie haben aber gelogen darüber, welchen Teil ihres Einkommens oder Gewinns sie der Gemeinde gegeben haben. And Peter asked them, why has Satan filled your heart? Und Petrus fragt sie, warum hat der Teufel euer Herz gefüllt? It's the same word used in Ephesians 5:18. Und es ist dasselbe Wort, was in Epheser 5, Vers 18 verwendet wird. Not to be filled with wine, but to be filled with the Holy Spirit. Wo steht, dass wir nicht mit Wein gefüllt sein sollen, sondern mit dem Heiligen Geist. If a person drinks too much alcohol, then he's filled with alcohol, and the alcohol controls him. Und wenn jemand zu viel Alkohol trinkt, dann ist mit Alkohol gefüllt und der Alkohol fängt an, Kontrolle auszuüben. And therefore, when the Spirit fills us, the Spirit controls us. Und genauso auf die gleiche Art ist, wenn wir vom Geist gefüllt sind, kontrolliert der Geist uns. And so, why has Satan filled you? Means that Ananias was being filled or controlled by Satan. Und dieser Ausdruck, warum hat der Teufel dich gefüllt, heißt, dass Ananias vom Teufel gefüllt wurde. You have also Ephesians 4, verse 27. Wir sehen das auch in Epheser 4, Vers 27. Do not give the devil a place. Wo steht, gib dem Teufel keinen Raum. One of the way the term is used is of a beachhead. Eine Art, wie dieser Begriff benutzt wird. When an army attacks an area, they must get to the beach and control a beachhead. Ist sozusagen einen Brückenkopf oder sozusagen einen Teil eines Strandes zu kontrollieren. And then they can give cover fire for the soldiers coming in from the back. Und dann können sie auf die Art sozusagen Deckungsfeuer, also sozusagen den Feind mit Feuer belegen und dadurch die Truppennachzüge schützen. But controlling a beachhead is control from within a specific land area. Und diese Bereiche sind spezielle Bereiche im Land. So in both cases he's dealing in both contexts he's dealing with believers, not unbelievers. Und in beiden Kontexten geht es hier um Gläubige und nicht um Ungläubige. So the distinction between believer and unbeliever is only the extent of control. Und der Unterschied zwischen Gläubigen und Ungläubigen ist sozusagen das Maß an Kontrolle. An unbeliever can be totally controlled. Ein Ungläubiger kann komplett kontrolliert werden. He has no spiritual authority whatsoever. Er hat keine geistliche Autorität in irgendeiner Weise. And therefore someone else has to come to cast the demon out. Und deswegen muss jemand von außen kommen und den Dämonen austreiben. A believer can never be totally controlled. Ein Gläubiger kann niemals komplett kontrolliert werden. It's only partially. Sondern nur partiell beeinflusst. And the question arises, well, the believer is indwelt by the Holy Spirit, how can also be indwelt by a demon? Und die Frage ist, wenn ein Gläubiger vom Heiligen Geist gefüllt ist, wie kann dann noch ein Dämon Platz haben? We inherit the sin nature of Adam when we are born physically. Durch unsere physische Geburt haben wir die sündige Natur Adams geerbt. And when we are born again, we are given a new nature, but the old nature does not disappear. Und durch unsere Wiedergeburt bekommen wir eine neue Natur, aber die alte Natur verschwindet dadurch nicht. And the Holy Spirit indwells our new nature, not the old one. Und der Heilige Geist füllt unsere neue Natur, nicht die alte. And the demon would then reside in the old one, but not the new one. Und der Dämon lebt dann in der alten und nicht in der neuen. And so that in that sense, there's no problem with both spirits being inside a person. Und dadurch ist es möglich, dass beide Geister in einer Person sind.